Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zu Folge 67 des Gabelbissen Podcast. Wie ihr eindeutig in der Akustik hören könnt und vermutlich auch schon im Titel gelesen habt, gibt's heute wieder mal einen Gruß aus der Küche. Gruß aus der Küche, nur mal zur Erinnerung, ich habe bis jetzt nur eine quasi Gruß aus der Küche Folge gemacht. Beim Gruß aus der Küche geht's darum, dass ich mehr oder weniger während des Kochens podcaste. Sprich, ich bin in der Küche, wie man hören kann, bereite alles zu, bereite das Gericht zu und während ich das Ganze mache, erzähle ich euch einfach darüber, was ich da tue und gebe ein paar Tipps etc. etc. Ja, um was geht's in der heutigen Folge? Heute geht's um ein Gericht, das, wie soll man sagen, durchaus beliebt ist, aber nicht bei jedem. Und zwar geht's heute um Krautfleckerl. Ich persönlich mag Krautfleckerl total gern und ich habe die ehrlich gesagt ewig schon immer gegessen und da dachte ich mir, machst wieder mal Krautfleckerl. Vor allem momentan ist ja der Krautpreis ein Wahnsinn, wie günstig das Ganze ist. Dazu dann aber später mehr. Wir werden heute ein Gericht machen, das angelehnt ist an das Original-Krautfleckerl-Rezept. Das Original, da gibt es so viele Varianten, da kann man jetzt schwer sagen, was ist original, was ist nicht original. Aber das angelehnt ist an die typischen Wiener Krautfleckerl. Wir machen aber gemeinsam eine Deluxe-Variante. Und zwar machen wir es heute nicht rein vegetarisch, sondern wir verfeinern das Ganze mit einem Speck. Und darum halt Deluxe, weil das nicht traditionell üblich ist bei den Krautfleckerl. Man, es gibt noch zig andere Varianten, die man von den Krautfleckerl machen kann. So, bevor ich jetzt da weiter noch erzähle und ins Inszenieren komme, lege ich euch mal kurz zur Seite, lege ich euch ab und fange einfach mal an zu arbeiten. Ich kann euch da weiter erzählen. Ja, so. Wie gesagt, es gibt ja zig Varianten, zig Rezepte von den Krautfleckerl. Die kann man ja klassischerweise natürlich fleischlos machen, das ist ein vegetarisches Gericht, aber man kann sie wie ich heute mit Speck machen. Ich habe Varianten gesehen, da wird Schinken verwendet und es gibt Varianten mit Zucker drinnen, wo der Zucker karamellisiert wird. Es gibt Varianten, wo zum Beispiel, die war ganz speziell, die ich da mal gegessen habe in einem Gasthaus, das war mit Chili-Sauce zubereitet. Und zwar waren das klassische vegetarische Wiener Krautfleckerl und die sind dann mit Chili-Sauce verfeinert worden. Ich habe mich total neugierig gemacht und darum habe ich die auch damals probiert und ich kann euch sagen, das schmeckt wirklich gut. So, jetzt habe ich mal von meinem Krautkopf den Strunk rausgeschnitten. Am einfachsten und effektivsten geht es meiner Meinung nach, wenn man das Ganze mit einem Keilschnitt rausschneidet. Am besten immer ein ganz ein großes Messer nehmen. Da tut ihr euch vor alle Fälle leichter, wenn ihr den Krautkopf zerteilen müsst. Mit dem kleinen Messer, ja, ist das ein bisschen sehr anstrengend. Ich meine, es ist auch mit dem großen anstrengend, aber mit dem kleinen tut man sich meines Erachtens wesentlich leichter. Ja, jetzt noch zum Kraut. Also war ich ja ganz begeistert, muss ich sagen, wie wir das Kraut gekauft haben. Da das momentan preislich extrem attraktiv ist. Zum Beispiel habe ich hier einen Krautkopf, der hat, ursprünglich hatte der 1,9 Kilogramm, mittlerweile weniger, weil ich schon einen Teil verarbeitet habe. Und die 1,9 Kilogramm von dem Krautkopf haben mich sage und schreibe, ich glaube, 84 oder 85 Euro Cent gekostet. Also wenn man sich das überlegt, die Menge, die man da bekommt, dann weiß, das ist ja nicht der Rede wert. Und da freut sich natürlich gleich noch mehr, dass man eben mit Kraut wieder mal was macht. Ja, was mache ich jetzt? Ich habe jetzt, wie vorher gesagt, den Strunk von meinem Krautkopf entfernt, also vom halben Krautkopf in dem Fall. Und da kann man dann den Keilschnitt machen. Und jetzt schneide ich das Kraut in ja, kleine Würfel, mehr oder weniger, oder kleine Flecker. Zum Kraut selbst möchte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel erzählen, sprich die Nährwerte, wo es in Österreich gern kultiviert wird und wie es historisch verankert ist. Dazu habe ich mal eine eigene Folge aufgenommen. Folgennummer weiß ich ehrlich gesagt nicht auswendig, aber ich werde euch den Link zu dieser Folge dann im Beitrag zur aktuellen verlinken, damit ihr das, solltet ihr es nicht kennen, nachhören könnt. Alternativ zum Schneiden des Krautkopfs könnte man natürlich das Ganze hobeln. Hat den Vorteil, dass die Krautstücke kleiner sind. Dadurch sind sie dann schneller gar. Aber irgendwie für mich persönlich gehört bei Krautfleckel das einfach per Hand geschnitten mit einem Küchenmesser, weil eben bei dem will ich es ja gar nicht so extrem fein haben. Bezüglich Hobel, da bin ich momentan auf der Suche nach einem. Mir wurde ja schon mehrfach, der, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, also ich kriege nichts bezahlt dafür, ich sage, was man mir so gesagt hat, mir wurde hier mehrfach der sogenannte Börner V-Hobel empfohlen. Also hat den für euch jemand in Verwendung? Falls ja, würde es mich freuen, wenn ihr eure Erfahrungen vielleicht mit einem Kommentar oder bei Twitter oder wie auch immer teilen würdet. So, Kraut geht ja wunderbar schön schneiden. Zu Krautwickel, also Krautrouladen, würde ich jetzt das Ganze nicht nehmen, da das Kraut einfach zu fest ist. Und da hat man halt dann das Problem, dass die Blätter man nicht schön lösen kann und das schaut dann nicht gerade gut aus. Würdet ihr das machen wollen, würde ich persönlich ein Frühkraut und dann speziell ein Braunschweigerkraut empfehlen. Das geht mit dem, ehrlich gesagt, am besten. So, jetzt haben wir gleich den Krautkorb fertig geschnitten. Die, wie gesagt, die Stücke sollten nicht zu klein sein, aber auch nicht zu groß. Weil wenn es zu klein ist, das wird dann mit der Zeit ja auch ein bisschen matschig. Und irgendwie, wie gesagt, bei Krautfleckerl gehört das Ganze halt größer. Fleckerl, das kommt übrigens nicht, jetzt weil ich die Krautstücke da schneide, das kommt von den Nudeln, die ich da verwende. Ich habe es, glaube ich, im Podcast schon ein paar Mal erwähnt. Bei uns gibt es ja die Fleckerlnudeln. Das sind so kleine, gewellte Nudeln. Die halt in der Form eines Quadrats sind, also wie man bei uns so schon sagt, in einem Fleckerl. In der Krautfolge von damals habe ich übrigens auch ein paar Rezepte erwähnt zu Krautfleckerl. Und zwar habe ich da eine Variante mit Brühe gemacht, wo ich quasi das Kraut mit Brühe in der Pfanne gare und dann habe ich noch auf einen alten Blogbeitrag von mir verlinkt, wo ich das Kraut wie auch jetzt dann blanchiere und dann in die Pfanne reingebe und dort mehr oder weniger mit den Nudeln, die ich auch koche, in einem separaten Topf dann fertig mache. Das Wasser steht bereits am Herd, sollte demnächst anfangen zu kochen. Zum Blanchieren vielleicht noch kurz ein paar Worte. Ich persönlich blanchiere am liebsten in einem eigenen Nudeltopf. Also ein Nudeltopf, finde ich, ist ja ganz was Tolles. Das kann ich euch ehrlich gesagt wirklich wärmstens empfehlen. Nudeltopf ist ein eher höherer Topf, Kochtopf, und in dem ist eine Art Siebtopf drinnen. Also bei meinem Modell, das ich habe, von einem deutschen Hersteller mit drei Buchstaben, ohne jetzt einen Namen nennen zu wollen, aber ich nehme an, die meisten kennen das oder wissen, wen ich meine, ist das so, es ist ein Topf mit Löchern im Boden und das ist, finde ich, total geschickt. Durch die Konstruktion kann es hier nämlich nicht passieren, dass die Nudeln überkochen. Wir wissen ja, wenn wir Nudeln machen, das kocht gern über, wenn man nicht aufpasst. Ja, und das Stärkehaltige brennt sich auch wunderbar auf der Platte an. Also man, sofern man keine Induktion hat, bei Induktion habe ich mal sagen lassen, ist das Ganze nicht so tragisch. Aber ich habe halt hier ein Zeranfeld und da brennt es halt dann gerne an. Und ein weiterer Vorteil ist dann das Abseihen. Ich stelle einfach den Nudeltopf neben meine Abwasch oder wo ich halt ihn abseihe, ziehe das Sieb langsam heraus, das tropft schön ab und dann kann ich es mal in die Abwasch stellen, gegebenenfalls abspülen mit warmem oder kaltem Wasser, je nachdem wie ich es halt bei der weiteren Verarbeitung brauche. Und das Nudelwasser kann ich dann entweder, wenn ich es für die Pastasauce brauche, schön weiterverwenden, so Teile davon, oder einfach dann wegleeren. Finde ich persönlich ziemlich angenehm. Ist aber wie gesagt Geschmackssache, aber ich persönlich kann euch so einen Topf wirklich nur empfehlen. So, das Wasser kocht bereits, da geben wir jetzt das Salz hinzu. Das kocht deswegen so schnell, weil ich im Vorfeld bereits die Platten angewärmt habe und das Wasser dementsprechend erhitzt habe. So, dann kommt da mal Salz hinein. Das ist übrigens auch so ein Streitthema. Man sagt ja, wenn man Salz bereits ins kalte Wasser reingibt, dauert es länger bis zum Aufkochen. Also ich habe mich da mal schlau gemacht. Es ist im Hausgebrauch egal. Also wenn ihr im Hausgebrauch ein bisschen Salz im Vorfeld reingibt, wie man es halt für Nudeln oder etc. benötigt, wirkt sich das überhaupt nicht auf unser Kochwasser auf, wie lange das brauchen wird, bis es bis es aufkocht. Das kommt halt dann, hängt halt dann mit der Sättigung zusammen. Wenn die sehr stark ist, die Sättigung, dann wirkt sich schon aus. Aber so stark haben es wir im Kochtechnischen gar nicht, weil das könnten wir einfach nicht essen dann, die Nudeln oder was auch immer, Gemüse, wenn wir das blanchieren oder so. Ich gebe jetzt das Kraut schon mal in den Topf hinein und dann lasse ich es dann ein paar Minuten drinnen, damit schon mal schön weich wird. Für richtig blanchieren wäre nur 2-3 Minuten und dann mit kaltem Wasser abschrecken. Ich mache so, ich lasse ein bisschen länger ziehen, damit es ein bisschen weicher wird und schräge es dann nachher erst mit kaltem Wasser ab. Ich glaube, wenn man es ganz streng machen würde, müsste man es ja sogar mit Eiswasser abschrecken. Aber das mache ich ehrlich gesagt nicht. Aber für richtig sollte man das machen. So, während dann unser Kraut aufkocht, werde ich mich der Zwiebel widmen oder den Zwiebeln. Da habe ich zwei kleinere Zwiebeln. Ich habe mich diesmal für rote Zwiebeln entschieden. Auf der einen Seite, weil ich welche zu Hause hatte. Ich hatte auch klassische weiße zu Hause. Aber auf der einen Seite, weil es farblich einfach schön ausschaut, die rote Zwiebel. Und die nicht so eine, wie soll man sagen, Schärfe hat. Rote Zwiebel ist ja meines Erachtens um einiges bekömmlicher. Hat nicht so eine Schärfe wie die weiße oder auch Gemüsezwiebel. Also weiße, die gelbe Zwiebel oder auch Gemüsezwiebel genannt. Rote nehme ich zum Beispiel auch sehr gerne für Erdäpfelsalat, also Kartoffelsalat, das einfach einen super farblichen Kontrast bringt. Und ich glaube auch für richtig wird es auch bei Erdäpfelsalat verwendet. Es gibt ja dann noch die weiße Zwiebel, die ist wirklich angenehm mild. Aber ehrlich gesagt irgendwie in Wien, in den Geschäften meines geringsten Misstrauens, wie ich immer so gern sage, findet man die eher selten. So, Zwiebelhaperl habe ich mal halbiert. Dann schneide ich eher grobere Stücke oder wie ich es auch immer gerne nenne, rustikalere Stücke. Wir brauchen das hier nicht ganz klein machen, da die Krautflecke jetzt gerade ein Gericht sind, wo man das unbedingt erwartet und wo es auch nicht vonnöten ist. Also das geht dann rucki zuck schneiden. Kleiner Tipp, schaut immer, dass ihr wirklich ein scharfes Messer habt, wenn ihr Zwiebeln schneidet. Das kann man nicht oft genug erwähnen, denn nur mit den scharfen Messern kommen dann keine Tränen. Die eher, wie soll man sagen, die stumpferen Messer, also nicht so schön geschärften Messer, haben halt die Eigenheit oder Eigenschaft, dass sie die Zellwände der Zwiebel aufreißen und nicht schön durchschneiden. Und das hat dann eben wiederum zur Folge, dass die ätherischen Öle, ich sag's mal überspitzt, herumspritzen wie wild. Und ja, und die ätherischen Öle sind es dann eben, die in den Augen und der Nase dann Tränen und das Rinnen der Nase verursachen. So, der Zwiebel wäre auch geschnitten. Den habe ich jetzt eher grob gemacht. Jetzt hacke ich nochmal kurz mit meinem großen Gemüsemesser durch, damit ich es ein bisschen kleiner noch habe. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen schneide ich es in dem Fall eher rustikaler. So, unser Kraut lasse ich jetzt noch ein bisschen im Topf drinnen, das darf ruhig noch da drinnen ein wenig verweilen. Ist überhaupt kein Problem. Jetzt widmen wir uns aber den Nudeln. Ich persönlich mache das Ganze immer so nach, wie soll man sagen, Bauchgefühl, wie viel Nudeln man braucht. Für ja, 3 bis 4 Portionen würde ich persönlich jetzt schätzen, von der Menge her, dass man in der Trockenmasse gewogen, also 300 Gramm Nudeln in etwa braucht. Die genauen Angaben übrigens zu diesem Rezept findet ihr dann im Artikel zur Sendung unter gabelbissen.at. Da habe ich dann die genaue Menge vom Kraut, die genaue Menge der Nudeln, die ich verwendet habe, etc. etc. Damit ihr das auch schön nachkochen könnt. So, Nudeln sind drinnen. Dann rühren wir es sicherheitshalber um, damit sich nicht gleich was am Boden anlegt, weil das wollen wir ja nicht haben. Sollte sich ja nichts anlegen. So. Schütteln wir das wieder ab. Dann kommt der Deckel wieder drauf. So, geben wir das bisschen noch dazu. Dann kommt der Deckel wieder drauf und dann warten wir, bis es abkocht. Und dann reduzieren wir mal die Temperatur, damit es nicht gleich überkocht und ich nicht immer hin und her flitzen muss. Wenn ihr jetzt keine Fleckerl habt, keine Fleckerl bekommt oder auch keine selber machen wollt, im Endeffekt kann man auch gern andere Nudeln für Krautfleckerl verwenden. Sind natürlich dann keine original Krautfleckerl, aber ich persönlich würde jetzt mal behaupten, das Ganze müsste, okay, das kocht und das Krautwasser sehe ich gerade, das Ganze müsste auch wunderbar mit Fusilli, also den Spiralnudeln funktionieren. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man das Ganze mit Hörnchennudeln macht. Ja, eventuell auch mit diesen Reisnudeln, die ihr vielleicht von der griechischen oder türkischen Küche her kennt, beziehungsweise ich glaube auch die Italiener haben es. Die Griechen müssten das Ganze Kiritraki nennen. Und ich glaube, bei den Italienern wären das die Rossini. Also die sind einfach so kleine Nudeln, die aussehen wie Reiskörner. Haben nichts jetzt von der Teigmasse her mit Reis zu tun. Da geht es rein nur ums Aussehen. So. Die Nudeln lasse ich übrigens schön bissfest kochen. Das sollte bei Fleckerl ja so um die 7 Minuten herum sein. Die Zeit nutze ich natürlich und schneide meinen Speck. Und zwar, da habe ich ein schönes Stück. Hört auf den Namen Kaiserränkerl. Ist eine Art Bauchfleischstück. Schön geselcht. Hat schön vom Fett durchzogen und hat aber auch eine Schwarte. Die Schwarte schneide ich aber weg, weil die wollen wir nicht mitessen. Die ist natürlich ja nicht gerade sehr genießbar. Man kann schon, wenn man will, unbedingt, aber es ist doch eher fest. Und sind wir uns ehrlich, das muss dann nicht unbedingt sein. Den Speck schneide ich zunächst einmal in dünnere Scheiben. Jetzt haben wir schon. Nudeln kochen auf, schäumen. Und gehen mein Deckel mal sicher so ein bisschen runter und drehen, wie gesagt, zurück. Ja, zurück zum Speck. Den schneide ich zunächst in so dünnere Scheiben. Von der Stärke her würde ich sagen, ja, 4-5 mm grob geschätzt jetzt. Vom Speck her, wenn ihr jetzt das Kaiserränkerl nicht bekommt bei euch, oder etwas Vergleichbares, man kann relativ viel da nehmen. Das Einzige, was ich hier wirklich nicht nehmen würde, wäre der sogenannte grüne Speck. Grüne Speck wird ja, glaube ich, auch gerne in der deutschen Küche verwendet, gibt es natürlich auch in Österreich. Der besteht eigentlich meiner Meinung nach nur aus Fett. Man kann bei gewissen Gerichten ein Vorteil sein, schmeckt dann sicherlich gut. Bei dem würde ich es aber ehrlich gesagt nicht machen. Wenn ich Speck auslassen will und darin den Rest dann weiter zu braten, dann ist der grüne Speck super. Bei unserem Gericht ja, wäre es eher deplatziert. Ja, wenn ich das Ganze dann in Scheiben geschnitten habe, lege ich mir ein paar aufeinander, damit es schneller geht, und schneide ein paar Streifen, eher dünnere Streifen, raus und das Ganze wird dann gewürfelt. Muss nicht allzu klein sein, kann ruhig ein bisschen größer sein, tut dem Ganzen nichts ab. Was man auch nehmen kann, statt so einem Kaiserränkerl, wäre zum Beispiel ein geselchtes. Wird auch super passen. Apropos geselchtes, da gibt es auch eine eigene Gabelbissen-Folge. Wer mehr darüber erfahren will, das verlinke ich auch im Beitrag zur aktuellen Sendung. Ja, man könnte auch noch Tiroler Speck verwenden, den wunderbaren Tiroler Bergspeck. Würde sich meines Erachtens auch eignen. Ja, im Endeffekt könnte ich jedes Produkt verwenden, das geräuchert ist. Weil ich finde gerade dieser geräucherte Geschmack macht es aus und ich liebe das persönlich. Und das passt irgendwie auch super zu Kraut dazu, das Geräucherte. Und von daher könnt ihr im Endeffekt jedes geräucherte Fleischprodukt dafür verwenden, das ein bisschen fett durchzogen ist. Auch der in den sozialen Medien heiß geliebte und immer wieder gelobte Bacon kann natürlich dafür verwendet werden. Überhaupt keine Frage. So, jetzt kocht endlich mein Kraut. Ist auch Zeit geworden. Darum müssen wir jetzt noch ein bisschen zuwarten, bis das fertig ist. Die Nudeln rühre ich mal um, damit sich auch nichts anlegt. Die kochen auch schön vor sich hin. Ja, und was machen wir dann im nächsten Step? Wie gesagt, da wird mal das Kraut abgesät, kurz mit kaltem Wasser abgespült. Und danach brauche ich eine eher hochwandige Pfanne. In die gebe ich Öl hinein, da muss man nicht unbedingt sparen. Vom Öl selbst her würde ich persönlich Rapsöl empfehlen. Rapsöl ist auf der einen Seite ein Öl, das sich sehr stark erhitzen kann und ist auf der anderen Seite, glaube ich, auch noch reich an ungesättigten Fettsäuren. Ich hoffe, jetzt ist kein Blödsinn. Ja, ist reich an den Omega-3-Fettsäuren und das ist natürlich auch ein Vorteil für uns. Ist eher geschmacksneutral und ich persönlich verwende es eigentlich generell in der Küche sehr, sehr gern, das Rapsöl. Noch so ein kleiner Tipp am Rande, wenn ihr mal ein Fettfondue macht, würde ich euch sagen, nehmt auch Rapsöl. Denn ihr habt sicherlich sowas schon mal zu Hause gemacht und ihr wisst, danach war, so ein eigenwilliger Geruch, dieser typische Fondue-Geruch, sage ich jetzt einmal. Beim Rapsöl ist das Ganze nicht so extrem. Klar, man riecht schon, aber nicht so stark. Und ich finde, das ist ja durchaus von Vorteil. Ja, so, schauen wir mal, wie es dem Kraut geht. Ja, ein bisschen lassen wir das noch und dann kommen wir auch schon zum Abseihen. Die Pfanne stelle ich schon mal auf den Herd drauf. So, oderle. Nudeln kochen auch noch schön brav. Drehe die Platte auf, damit die Pfanne schon mal vorgeheizt wird. Ja, so, jetzt würde ich sagen, werde ich das Kraut einmal abseihen. Dazu drehe ich mal die Platte ab, lege euch kurz weg, weil mit einem Hand das, in einer Hand das Mikro, in der anderen einen durchaus schweren Topf, das ist ja ein bisschen schwierig, aber ich bin ja gleich wieder bei euch, damit ihr das besser verstehen könnt. So, Topf ist herunter. Bisschen nach und dann raus damit, schön abtropfen, weil das jetzt nicht so wichtig ist, und dann gleich mit Wasser drüber, mit kaltem Wasser. Okay, passt, das hätten wir. Das Kraut insofern schon mal vorbereitet. Das heiße Wasser leeren wir dann gleich weg. Ein bisschen Ambient Sound gehört, finde ich, dazu. Wenn es jetzt nicht allzu störend ist, finde ich, ist so Ambient Sound doch was Herrliches. Belebt ein bisschen den Podcast. So, dann kann ich das Ganze wieder zurück in den Topf stellen, damit es mir nicht Platz in der Spüle wegnimmt. Dann kann ich schon mal das Sieb vorbereiten für die Nudeln. So, dann schauen wir mal, ob die Pfanne schon recht heiß ist. Na, da muss man noch ein bisschen warten, aber Öl können wir schon mal reingeben, weil Leichttemperatur hat sie. Und wie gesagt, da braucht man nicht geizen, wobei, das bitte jetzt nicht falsch verstehen, literweise würde ich es auch nicht reingeben. Also normalerweise gibt man ja zum Anbraten so, ja, was soll man sagen, 2 bis 3 Esslöffel rein oder weniger. 1 bis 2, sagen wir 1 bis 2, und da kann man ruhig ein bisschen mehr reingeben, damit einfach das ein bisschen da ist. Und wie gesagt, beim Rapsöl ist das jetzt nicht so ein Problem. Von der Würze her übrigens kann man auch beim den Krautfleckerl wunderbar variieren. Klassischerweise wird das Ganze mit gemahlenem Kümmel gemacht. Man kann aber auch durchaus, das habe ich schon ein paar Mal gesehen, das Ganze mit Estragon würzen. Man kann das mit Majoran würzen. Ja, was wird sich noch anbieten? Petersilie natürlich wird sich wunderbar anbieten. Ein bisschen, wenn man es dann mediterraner haben will, mit Thymian oder Oregano. Also da ist eigentlich unserer Fantasie auch keine Grenze gesetzt. Wichtig meiner Meinung nach ist, dass ich immer Kümmel dabei habe, weil der Kümmel nicht nur vom Geschmack her wunderbar ist, sondern weil er auch gewissen Körperfunktionen ein bisschen hilft, dass manches halt nicht so eintritt, wie es das Kraut durchaus gerne fördert. Also ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ihr wisst, was ich meine. So, wir haben jetzt die Temperatur in der Pfanne drin, man hört es brutzelt gleich, wenn man die Zwiebel reingibt. Und die werden wir jetzt einmal ein bisschen drinnen andünsten. Bei dem Gericht sollte man übrigens darauf Acht geben, dass die Zwiebel jetzt nicht unbedingt Farbe annehmen. Denn man sieht, wollen wir hier in dem Fall keine Röstaromen haben. So, die verteilen wir schön in der Pfanne. Gehen gleich mit der Temperatur zurück, damit das nicht so schnell passiert. So, dann schauen wir mal, wie es den Nudeln geht. Die müssten ja eigentlich auch schön langsam die gewünschte Konsistenz haben, die Weiche. So, ich weiß, verzehr während der Aufnahme nicht gerade das Nonplusultra, aber ich muss kosten, ob es passt. Wunderbar. Die können wir abseimen. Ich lege dazu wieder zur Seite. Hol meinen Topf. Und rein damit ins Sieb. So, jetzt kommt natürlich immer die große Frage, Nudeln abschrecken, ja oder nein? Es kommt ganz aufs Gericht drauf an. Wenn ihr zum Beispiel ein Gericht habt, wo was an den Nudeln haften soll, ja, zum Beispiel bei einer Pasta oder so, dann auf alle Fälle nicht abschrecken. Das wollen wir hier nicht. Wenn es jetzt nicht so tragisch ist, dann würde es ich auf alle Fälle abschrecken, weil wir wollen nicht unbedingt die Stärke auf den Nudeln haben, die das Ganze dann noch mehr bindet. Also ich schrecke es jetzt ab, nehme aber warmes Wasser, also dann wäre es eigentlich kein Abschrecken, das ist eigentlich ein Abspülen mehr. Hat den Vorteil, wenn ich warmes Wasser nehme, ja, dass die Nudeln nicht kalt werden, ich nicht unnötig lange erhitzen muss zusätzlich. Und der Zwiebel, der duftet herrlich. Schade, dass man keine Gerüche über das Medium Podcast verbreiten kann. So, und jetzt kommt nochmal der Speck dazu. Und den röste ich jetzt mit, ein bisschen mit an. Oh, herrlich, kann ich euch sagen, wirklich herrlich. Wenn dann auch mal gleich der Speck zu duften beginnt, oh, dann ist es sowieso um mich geschehen. So, schön umrühren und dann ein bisschen noch mit anbraten. Also ich mal ein bisschen genauer hinhören. Klingt das nicht herrlich? Ich weiß, es ist schon fast ein bisschen Audio-Folter jetzt. So, kurz die Hand abspülen. Ja, das lassen wir jetzt noch ein bisschen in der Pfanne anrösten. Also anrösten, dünsten, Entschuldigung, dünsten. Rösten, Entschuldigung, wollen wir hier nichts. Dann, wenn das fertig ist, kommt das Kraut dazu. Und dann im Anschluss die Nudeln und das Ganze mische ich durch. Da es jetzt noch ein bisschen dauern wird und ich euch nicht unbedingt jetzt noch da länger irgendwas erzählen, also nicht einfach irgendwas erzähle, mache ich mal eine kurze Aufnahmepause. Für euch geht es natürlich gleich weiter. Also bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder. Das ging ja ganz schnell. In Wahrheit sind jetzt so 10 Minuten in etwa vergangen. Was habe ich bis jetzt gemacht? Ich habe den Speck und die Zwiebel natürlich weiter im Öl ein bisschen angedünstet. Und mittlerweile habe ich auch schon unser Kraut dazugegeben. Das rühre ich immer gelegentlich um, damit es sich wirklich schön mit den Zwiebeln und dem Speck vermischt. Platte habe ich ziemlich zurückgedreht. Meine Platten haben eine Skala von 1 bis 6 und da bin ich dann auf der 1 unten. Also durchaus eher niedrig. Wenn ich jetzt speziell eine Skala von 1 bis 12 bei einem Herd habe, ich gehe jetzt von Zeranfeld aus, mit Induktion, wie gesagt, habe ich nicht so viel Erfahrung, dann würde ich sagen, ja, in dem Fall 2, maximal 3 einstellen. Eher 2. So, also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut das jetzt riecht. Also so, wenn es auch Speck warm wird, also ich liebe den Geruch, muss ich ehrlich sagen. Aber ich nehme an, euch geht es da nicht anders. Okay, ich meine, wenn jetzt Vegetarier oder Veganer oder innen zuhören, ich verstehe euch, euch wird vielleicht der Geruch jetzt nicht so anmachen. Aber die Allesesser, so wie ich, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass der Geruch immer gut ankommt. So, jetzt werden wir mal kurz schauen, wie weich das Kraut ist. Mhm. Es ist schon weich, aber noch immer super bissfest. Genau die Konsistenz, wie ich es haben will. Zu weich, wenn es dann schon so breit zerfällt, muss nicht sein. Auf gar keinen Fall. Das soll schon ein bisschen Biss haben. So, bevor jetzt die Nudeln dazu kommen, werde ich das Ganze mal mit Kümmel würzen. Und zwar, da braucht man nicht geizen. Da kann man ruhig ein bisschen was drauf geben. Also ich schlage jetzt gegen mein Gewürzglas, ja. Nicht, dass dem mir was Falsches vermutet. Von der Menge her müsste das jetzt ja so ein guter Teelöffel voll sein. Das überlasse ich aber echt eurem persönlichen Geschmack, wie viel Kümmel ihr da wirklich verwendet. Wer weniger will, weniger, wer mehr will, ja, mehr. Aber ein Teelöffel voll, würde ich mal sagen, ist eine gute Richtlinie. Natürlich spreche ich hier von bereits gemahlenem Kümmel. Ganze Kümmelkörner würde ich hier nicht reingeben. Wenn ihr keinen gemahlenen zu Hause habt, überhaupt kein Thema, nehmt den. Wenn ihr einen Mörser habt, den Mörser. Wer keinen Mörser hat, kann zum Beispiel jetzt so eine Kaffeemühle, so eine elektrische Kaffeemühle verwenden. Aber bedingt geht es auch, dass ich das mit so einer Art Plattiereisen kleiner mache. Ist aber ehrlich gesagt nicht die ideale Variante. So, was darf noch nicht fehlen? Salz. Habe ich ja bereits schon einmal erwähnt, dass wenn ich gerne selbstgemahlenes, also nicht das Bergkristallsalz, das schon so für den Salzstreuer geeignet ist, sondern da verwende ich, wie gesagt, Meersalz und das male ich selbst. Kann man aber auch, wenn man jetzt keine Salzmühle zu Hause hat, kann man auch das Öl, Öl, um Gottes Willen, was sage ich da, auch das Salz bereits schon fertig gemahlen kaufen, ist auch kein Problem. So, heute geben wir aber noch, weil ich ja die Deluxe-Variante mache, noch ein Gewürz hinein. Und zwar, jetzt muss ich es raussuchen, geben wir auch ein bisschen Estragon dazu. Da habe ich leider keinen frischen, nehme daher einen getrockneten, tut dem Ganzen aber nichts ab. Da gebe ich jetzt nicht so viel rein, ich will ja nicht hauptsächlich Estragon schmecken, da gebe ich eher weniger rein. Also maximal ja, Viertel bis halben Teelöffel, nicht gehäuft, aber eine leichte Estragon-Note sollte man da durchaus schon reinbringen. Jetzt rühre ich das Ganze wieder durch. Ja, und was natürlich noch nicht fehlen darf, ist Pfeffer. Hier kann ich immer nur sagen, nehmt bitte frisch gemahlenen Pfeffer, weil nur der wirklich noch einen Geschmack hat. Klar, es ist geschickt, wenn man einen gemahlenen hat, hat meiner Meinung nach aber den wesentlichen Nachteil, der ist nur mehr scharf. Wer es übrigens nicht so gern scharf haben möchte, der greift am besten zu weißen Pfeffer. Hat eine ganz tolle Geschmacksnote, wie ich finde. Und ist von der Schärfe her milder als der klassische schwarze Pfeffer. Auch recht schön zu dem Gericht, würde meines Erachtens ein bunter Pfeffer passen. Ja, traditionell wird von vielen Krautfleckerlessern schwarzer Pfeffer übrigens genommen. Manche sagen, am liebsten gehört auf die Krautfleckerl eine schöne Schicht Pfeffer drauf. Das würde ich aber erst, wie gesagt, nachwürzen. Beim Kochen nicht so viel Pfeffer draufgeben, erst dann beim kurz vorm Verzehr den drüber geben, weil es macht nicht jeder diesen pfeffrigen Geschmack. Und die Schärfe und daher lieber am Anfang sparsam umgehen, weil beim Pfeffer kann man sich ja jederzeit nachnehmen. So, dann werde ich wieder mal kurz kosten, ob es eh passt. Mhm, wunderbar. So, und jetzt kommt der letzte Step. Jetzt kommen die Nudeln dazu. Schön in die Pfanne geben und unterrühren, also unterheben. Dann lassen wir es noch kurz durchziehen und dann sind unsere Krautfleckerl Deluxe eigentlich auch schon fertig. Also ihr seht eigentlich, ganz ein einfaches Gericht, nicht sehr viel Aufwand dahinter und geht auch relativ schnell. Was am längsten hier dauert oder was sicherlich sehr viel Zeit kostet, ist, wenn man halt so ein Herd hat wie ich, das Aufwärmen vom Wasser. Das braucht sehr Zeit. Aber der Rest geht ruckzuck. Ja, so, das habe ich alles schön durchgerührt. Das wird dann noch zum Schluss nochmal kurz abgeschmeckt mit Salz, Pfeffer, Kümmel. Und dann kann ich es auch schon servieren. Wer möchte, kann dazu natürlich auch einen Salat essen. Muss man jetzt aber nicht unbedingt machen. Aber wird durchaus auch gerne mal dazu gereicht. Ja, ich hoffe, euch hat diese Gruß aus der Küche-Folge gefallen. Generell Feedback zu dem, wie euch das gefallen hat, würde mich sehr, sehr freuen. Wie, das könnt ihr selbst entscheiden. Ihr könnt mir eine Mail schicken, einen Kommentar schreiben, über Twitter, über Facebook, wie ihr wollt. Wie ihr das machen könnt und wie ihr mich erreichen könnt, ja, das erfahrt ihr wie immer im Abspann. Wenn ihr noch Fragen zu den Krautfleckern habt oder zu anderen Dingen oder Anregungen, Wünsche etc. habt, dann schreibt es mir ruhig, auch Audiokommentare, so wie ich es in der Folge 65 hatte, sind immer sehr, sehr gern gesehen. Ja, somit bleibt nur eins zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, ich wünsche euch wie immer viel, viel Spaß beim Nachkochen, bis zur nächsten Folge, Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.